morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let us move on with 1 John chapter 5 and verse 5. Machen wir weiter mit 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 5. Remember, yesterday John said that we already have the faith that overcomes the world. Denke daran, dass Johannes gestern gesagt hat, dass wir den Glauben, der die Welt überwindet, bereits haben. So no matter how hateful and how mean and how selfish this world system gets, we have the power to overcome it. Egal, wie hasserfüllt, gemein und egoistisch dieses Weltsystem auch sein mag, wir haben die Macht, es zu überwinden. Verse 5, he says this. In Vers 5 sagt er, so who are the world conquerors defeating its power? Wer sind also die Überwinder der Welt, die ihre Macht besiegen? Those who believe that Jesus is the Son of God. Diejenigen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. I really, really like how the Passion puts it. Mir gefällt sehr, sehr gut, wie die Passion-Übersetzung es ausdrückt. It's pretty close to the original Greek. Es ist ziemlich nah am griechischen Original. Because the original Greek says, who are those that conquer the world? Denn im griechischen Original heißt es, wer sind diejenigen, die die Welt besiegen? And it's written in the active voice and in the present tense. Es ist im Aktiv- und in der Gegenwartsform geschrieben. But I just like how picturesque and beautiful the Passion brings this alive. Mir gefällt es einfach, wie malerisch und schön die Passion-Übersetzung dies zum Leben erweckt. Who are the world conquerors defeating its power? Wer sind die Überwinder der Welt, die ihre Macht besiegen? Those who believe that Jesus is the Son of God. Diejenigen, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. My dear friend, you believe that Jesus is the Son of God. Mein lieber Freund, du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? You are a world conqueror. Du bist ein Überwinder der Welt. Welcome to the family of the world conquerors. Willkommen in der Familie der Weltüberwinder. My dear friend. Mein lieber Freund. If you choose to believe this truth. Wenn du dich entscheidest, diese Wahrheit zu glauben, which is so clear, so black and white. Die so klar, so schwarz und weiß ist. That the moment you believe that Jesus is the Son of God, which you and I do believe. In dem Moment, in dem du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, was du und ich glauben. In that very instance, we are world conquerors. In genau diesem Moment sind wir Weltüberwinder. I think it's so sad, and it must make the heart of God so sad too. Ich finde es so traurig und es muss auch das Herz Gottes so traurig machen. When the world conquers the children of God instead of the children of God conquering the world. Wenn die Welt die Kinder Gottes besiegt, anstatt dass die Kinder Gottes die Welt besiegen. As we walked through the pandemic, I was glad in a sense because it was the best time in my life. Als wir die Pandemie durchmachten, war ich in gewisser Weise froh, denn es war die beste Zeit meines Lebens. We baptized a couple of hundred people in just in the year 2020. Allein im Jahr 2020 haben wir mehrere hundert Menschen getauft. We opened our school of the prophetic and supernatural in Brazil. Wir eröffneten unsere Schule des prophetischen und übernatürlichen in Brasilien. We've reached so many people with the love of God. Wir haben so viele Menschen mit der Liebe Gottes erreicht. So it was a wonderful time for Daniel and me. Es war also eine wunderbare Zeit für Daniel und mich. But what made me really sad also at that time? Aber es machte mich in dieser Zeit wirklich traurig. Was that so many Christians had been conquered by the same fears that the world had been conquered. Dass so viele Christen von denselben Ängsten eingenommen wurden, die auch die Welt besiegt hatten. They were terrified if they would go into any place where the people were without a mask. Sie hatten Angst, wenn sie an Orten waren, an denen die Menschen keine Masken trugen. People were hateful towards those who didn't believe the same thing they believed. Die Menschen waren hasserfüllt gegenüber denen, die nicht das Gleiche glaubten wie sie. And I remember I thought, so what's the difference between people who are children of God and people who are not children of God? Ich kann mich erinnern, dass ich dachte, was ist der Unterschied zwischen den Kindern Gottes und denen, die keine Kinder Gottes sind? That time has shown that the world had conquered the children of God when the children of God are supposed to conquer the world. Diese Zeit hat gezeigt, dass die Welt die Kinder Gottes besiegt hat, während doch die Kinder Gottes die Welt besiegen sollen. Can you imagine? That the moment you become a Christian, the Father in heaven makes you a world conqueror and you live like one that's constantly conquered by the world, what it feels like? Kannst du dir vorstellen, wie es sich für den Vater im Himmel anfühlt, wenn er dich in dem Moment, in dem du Christ wirst, zu einem Weltbezwinger macht und du wie jemand lebst, der ständig von der Welt besiegt wird? There is not one aspect of the system of this world that should ever conquer us. Es gibt keinen einzigen Aspekt des Systems dieser Welt, der uns jemals beherrschen sollte. But we should live in this permanent sense of we are conquerors. Wir sollten in dem ständigen Bewusstsein leben, Überwinder zu sein. That means we will never be defeated by anything that is defeating this world around us. Das bedeutet, dass wir niemals von etwas besiegt werden, das die Welt um uns herum besiegt. I have a very, very, very wonderful close friend, and she lives in Switzerland. Ich habe eine sehr gute enge Freundin, die in der Schweiz lebt. And she made the decision to go to the Ukraine where there is war. Sie hat sich entschieden, in die Ukraine zu gehen, wo Krieg herrscht. And she is married and she has 4 children. Sie ist verheiratet und hat 4 Kinder. She talked to her husband and she said, I want to go there. Sie sprach mit ihrem Mann und sagte, ich möchte dorthin gehen. And she went right to the place where the bombs and rockets and gunshots were all being fired. Und ging direkt in die Gebiete, in denen Bomben, Raketen und Schüsse abgefeuert wurden. In fact, she told her husband, I don't know if I will come back alive. Tatsächlich sagte sie zu ihrem Mann, ich weiß nicht, ob ich lebendig zurückkommen werde. So they made everything legal. They went to a lawyer and said, look, if she doesn't come back, this has to happen to the kids, this is blah, blah, blah, blah. All this, they made everything legal that if she doesn't come back, what needs to happen? Also regelten sie alles rechtlich. Sie gingen zu einem Anwalt und sagten, wenn sie nicht zurückkommt, muss dies und das mit den Kindern geschehen. All dieses bla bla bla bla bla. Sie haben alle nötigen rechtlichen Vorkehrungen getroffen, falls sie nicht zurückkommt. So I had a conversation after she came back. Ich hatte ein Gespräch mit ihr, nachdem sie zurückkam. I'm telling you, she lived this scripture. Ich sage dir, sie hat diese Bibelstelle gelebt. In the middle of fear. Mitten in der Angst. In the middle of bombs flying. Mitten im Bombenhagel. In the middle of gunshots. She lived with peace. Und inmitten von Schüssen lebte sie in Frieden. She shared Jesus. Sie erzählte von Jesus. She prayed for the sick. Sie hat für die Kranken gebetet. And she reached the lost. Und sie erreichte die Verlorenen. And she said to me, sie sagte zu mir, Reinhard, there is a kingdom of God. Reinhard, es gibt ein Reich Gottes. And if you live in that kingdom of God, we live in victory and we live in peace even in war. Wenn wir in diesem Reich leben, leben wir in Sieg und Frieden, sogar im Krieg. Can you imagine if every Christian begins to grasp this truth? Kannst du dir vorstellen, wenn jeder Christ diese Wahrheit ergreifen würde? But also, can you imagine how the Father feels? Doch kannst du dir auch vorstellen, wie sich der Vater fühlt? He let Jesus die not only so that you can go to heaven one day. Er hat Jesus sterben lassen, nicht nur damit du eines Tages in den Himmel kommst, but that you can be a world conqueror while you live on this earth. Sondern auch, damit du ein Überwinder der Welt sein kannst, während du auf dieser Erde lebst. And then you live like one that is conquered by the world. How must that make the heart of the Father sad? Stattdessen lebst du wie jemand, der von der Welt besiegt wird. Wie traurig muss dies das Herz des Vaters machen? Let's make the heart of the Father glad and rise up and live as world conquerors. Lasst uns das Herz unseres Vaters erfreuen, indem wir uns erheben und als Weltüberwinder leben. And then I will see you tomorrow. Bis morgen.